Willkommen bei Agora, dem Podcast-Format von Agora Hamburg. Wir laden regelmäßig zu spontanen Diskussionen an öffentlichen Orten in Hamburg ein. Leute bringen eigene Themen mit und die Ergebnisse könnt ihr dann hier hören. Das Ganze gibt's auch auf YouTube mit Video, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen bei Agora Hamburg. Öffentliche Diskussion zu einem Thema, was man selber wählen kann. Ich bin Nathan, du kannst deinen Vornamen nennen, wenn du möchtest. Pia. Ja, herzlich willkommen auf Agora, Pia. Was ist unser Thema? Ich hatte mir ausgesucht, sollte stärkere Maßnahmen gegen Hassrede im Netz geben, war es, glaube ich, die Frage stellen. Ja. Genau. Gutes Thema. Ja. Willst du deine Position nennen oder soll ich anfangen oder ganz wie du möchtest? Ich kann gerne meine Position nennen. Jein. Ganz klares also, Jein. Ja, ganz klares Jein, weil an sich, glaube ich, die Maßnahmen wären eigentlich da, aber sie werden nicht umgesetzt. Das ist das Problem. Wenn man sich zum Teil anguckt, was da auf Facebook formuliert wird und man meldet das und dann kommt zurück, widerspricht nicht unseren Gemeinschaftsstandards. Man denkt sich, ja gut, der ruft aber zum Mord an einen Juden auf, dann ist das halt schwierig so, ne? Und wer klemmt sich dann dahinter und meldet das sowas nochmal? Niemand. Also ich ja auch nicht persönlich. Okay, das heißt, die Position wäre ungefähr, wir haben eigentlich, die Regeln wären stark genug, nur müssten sie halt durchgesetzt werden. Ja. Und da geht es dir dann, also bei dem Beispiel geht es wahrscheinlich, die Gesetze in Deutschland wären streng genug, sozusagen? Ich glaube an sich schon. Also so, ich kenne ja jetzt, ich kenne die genaue Gesetzeslage nicht. Ja, naja. Aber an sich das bin Beispiel ich der Meinung, würde, ich meine, irgendwie so Volksverhetzung ist verboten, ja. Aufruf zum Mord ist verboten. Aufruf zur Gewalt ist verboten und an sich, wenn das dann durchgesetzt werden würde, sollte es eigentlich ausreichen. Aber das Problem ist halt, dass viele im Netz anonym bleiben und dann einfach, wenn man was meldet oder versucht dagegen vorzugehen, das nicht funktioniert. Und andererseits kann es auch passieren, dass man selber plötzlich gemeldet wird für irgendwas, was gar keinen Sinn ergibt. Nee. Ich wurde selber mal auf Facebook gesperrt, weil ich gesagt habe, wer mit Nazi-Symbolen rumläuft, ist wahrscheinlich Nazi. Das war der Post. Dafür wurde ich erstmal kurz gesperrt und dann wieder entsperrt, aber ja. Oh Gott. Ja, okay. Ich würde dir, glaube ich, zustimmen, dass die Gesetzeslage eigentlich passend ist. So, das sollte eigentlich so passen. Also ich bin tendenziell von meiner Grundeinstellung her würde ich sogar fast sagen, ich bin eher libertärer unterwegs, dass viele Dinge gesagt werden dürften. In Deutschland ist es so eine spezielle Sache, wegen unserer Landesgeschichte sehe ich vollkommen ein, dass man bestimmte Einschränkungen vornimmt, sozusagen. Aber was die Durchsetzung angeht, das ist halt echt, also wenn man sagt, ne, ein gesetzlicher Rahmen ist gut so, dann muss er halt auch eingehalten werden. Ja. Und das ist dann, das heißt, strenge Maßnahmen wäre dann zu verstehen als strengere Verfolgung oder strengeres Durchsetzen der Gesetze, die wir haben. Ja, nicht jemanden groß verfolgen, aber wenn da jemand... Naja, also rechtliche Verfolgung meine ich. Ja, also genau, einfach nur ermitteln, wer es ist, Anzeige erstatten können, sonst was, wenn es halt... Wenigstens den Post dann wegmachen, so, das wäre ja schon... Also, und es muss aber auch Wege geben, dagegen Einspruch einzulegen, so, das ist ja auf YouTube dann manchmal das Problem, dass Leute irgendwie ihre Videos geflaggt bekommen, wegen irgendeinem Firlefanz, und wenn man drei Flags hat oder so, dann ist der Kanal, glaube ich, weg. Ja, irgendwie sowas. Irgendwie so. Ja, ja. Das kann halt auch mal relativ schnell passieren, wegen irgendwelchen Kleinigkeiten und man hat wenig Möglichkeiten, Widerspruch einzulegen. Also muss halt in beide Richtungen irgendwie vernünftige Verfahren geben. Ja, das ist interessant. Das wäre wahrscheinlich, also im Prinzip, ich meine, in der Rechtsprechung, also im Alltagskontext wäre die Situation ja, naja, jemand sagt was, dann muss es Zeugen geben oder so, jemand muss Anzeige erstatten. Genau. Und dann läuft erstmal das Verfahren und da passiert erstmal noch nichts. Genau. Also jetzt an Konsequenzen für die Person, außer dass das Verfahren läuft und meinetwegen Leute tratschen oder sonst was, aber erstmal ist immer noch unschuldig, ne? Also Unschuldsvermutung gilt dann halt fürs Erste. Und dann irgendwann wird das Verfahren entschieden und wenn dabei rauskommt, ja, ist tatsächlich passiert, dann folgen die rechtlichen Konsequenzen. Und auf YouTube hat man irgendwie, oder generell auf den sozialen Netzwerken hat man irgendwie eine andere Situation. Einerseits ist ja keine richtige Anzeige, sondern es gibt dann auch noch die Guidelines der Plattform und die Gesetzeslage. Ja gut, das ist ja auch ein privates Unternehmen. Die können theoretisch ihre eigenen Regeln aufstellen, die strenger sind als die Gesetze, genau, wenn sie wollen. Genau, die strenger sind, kein Problem. Aber sie dürfen halt nicht weniger streng sein. Genau. Das wäre dann nicht in Ordnung. Und du hast halt den direkten Zusammenhang nicht. Ne? Weil du hast dann, ich glaube, wenn du eine Anzeige stellst, hast du eben, da muss erst mal... Oh, das ist auch noch mit dem Mikro. Wenn du eine Anzeige stellst, dann muss ja erstmal überhaupt die Polizei losgehen und die Daten überhaupt sammeln und haben dann gar nicht unbedingt Zugriff darauf. Ohne weiteres, du kannst dann nicht einfach so. Ja, das ist ja auch datenschutztechnisch auch wieder sinnvoll, bis zu einem gewissen Grad, dass da jetzt nicht irgendwie komplett alles zugänglich ist für Ermittlungsverfahren. Das heißt, du hast einfach diesen Mittelsmann, so, du hast das soziale Netzwerk, diesen speziellen Raum, der dann nochmal ein extra Raum ist, wo die Information verwaltet wird. Und dann hast du halt das Problem, die Anonymität, dass du halt die Möglichkeit hast, anonyme Äußerungen vorzunehmen. Was sagst du denn? Ich glaube, gibt es nicht gerade bei der EU Bemühungen oder wurde nicht gerade vor kurzem erst irgendwas, ich glaube, da wurden neue Gesetze verabschiedet, was die Haftbarkeit von Netzwerkbetreibern angeht für Inhalte, die auf ihrer Plattform veröffentlicht werden, glaube ich. Also ich kenne es nicht im Detail und auswendig, aber das Grobe, was ich mitbekommen habe, war, dass letztendlich die Idee ist, dass der Plattformbetreiber, YouTube, Facebook, wie auch immer, im Zweifel für das haftbar gemacht werden kann, was auf seiner Plattform verbreitet wird. Das heißt, wenn Inhalte auch in Deutschland illegal sind und irgendjemand postet das unter einem Pseudonym oder sonst was, dann kann im Zweifel halt nicht nur Anzeige erstattet werden gegen die Person, weil das nicht möglich ist, sondern halt auch gegen die Plattform selber. Sodass die Plattform halt einen starken Anreiz haben, irgendwie das entweder solche Posts selber zu entfernen oder halt irgendwie die Verfolgung möglich zu machen. Ja. Sonst was in die Richtung. Glaubst du, dass ich das finde? Ja, ja. Glaubst du, das wäre eine Lösung oder ein richtiger Ansatz? Oder? Könnte vielleicht funktionieren. Also, weiß ich nicht, aber wenn Facebook irgendwie die Frage ist halt, was sind die Konsequenzen, wenn sie es nicht tun? Ja, wenn die da, ja ein bisschen straf geht, da sagt Facebook wahrscheinlich auch Peanuts. So. Ja, also kommt drauf an, wie viele Posts es dann gibt und wie hoch die Strafen sind und wie viel davon verfolgt werden. Ne? Aber grundsätzlich ist halt eh das Problem, dass ja Facebook und YouTube sind so riesig. Das sind zwar Privatunternehmen, aber eigentlich erfüllen sie eine Aufgabe, die fast schon irgendwie was mehr ist, als ein Unternehmen macht. Ne? Also Facebook vielleicht nicht mehr ganz so stark, aber... Ja, weil es weniger populär geworden ist, sozusagen. Aber das ist halt sozusagen, wenn du mit Videos was machen willst, dann musst du ja quasi auf YouTube gehen. Ja. Gibt ja auch irgendwie noch andere Portale, aber da machst du halt dann nichts. Ja, okay, das heißt, das... Nee. Ja. Wobei das Von daher glaube ich, an sich ist es gut, wenn die haftbar gemacht werden können. So, weil ansonsten sind die fein raus und am Ende können sie da machen, tun und lassen, was sie wollen eigentlich. Ja, und ich glaube, also ich schätze mal, wenn die gesetzliche Verfolgung sozusagen, wenn das möglich gemacht wird, dann würde ich mir auch vorstellen, dass sie dann auch reagieren. Also, hoffentlich, ja. Naja, weil letztendlich ist ein Unternehmen auf finanzielle Anreize ausgelegt und wenn halt Strafgelder sich stapeln und man das lösen könnte, indem man Inhalte sozusagen verschärft, verfolgt oder sonst was, dann stelle ich mir schon vor, dass ich das durchsetze, also dass wir das tun würden, solange es halt technisch möglich ist und bewältigbar ist. Das ist ja auch noch ein Problem, weil du kannst ja nicht jeden Eintrag persönlich lesen. Dann bist du halt wieder bei einem Report-System in irgendeiner Form. Ja, das braucht man wahrscheinlich. Oder man muss halt echt viele Menschen einstellen. Ja, wo wir wieder bei den finanziellen Anreizen sind, Jürgen. Was macht dann Elon? Der hat viel zu tun dann. Ja, aber dann sind wir auch wieder bei dem Report-System. Ne? Also das heißt, wir haben das andere, also die eine Sache, Dinge werden nicht stark genug verfolgt und der andere Aspekt, den du ja auch schon genannt hast, war, irgendwie kann man doch Dinge auch zu schnell, also Dinge werden zu schnell anerkannt und es kommt zu schnell Konsequenzen. So. Das heißt, ja, wer ein besseres Verfahren es gibt, du kannst halt reporten, aber dann wird nicht direkt die Konsequenz gefällt, sondern erstmal wird das gesammelt und untersucht, bevor etwas passiert. Ist vielleicht auch problematisch, weil du halt neue Accounts erstellen kannst, Dinge verbreiten kannst und dann läuft das erstmal, bis es halt wieder entfernt wird und verboten wird. Genau. Ja, man muss halt eine Balance finden irgendwie, dass einerseits die Leute genug geschützt werden, dass sie ihre Meinung noch frei sagen können und dürfen. Andererseits halt aber auch klargestellt ist, dass die da halt nicht irgendwie zu Mord und Totschlag aufrufen. Und da ist halt häufig das Problem, man meldet Sachen und die sagen ja nie, bring den und den um, sondern das ist dann häufig irgendwie verschachtelt, aber eigentlich ist klar herauslesbar, so ey, die rufen da basically zum Mord auf und dann sagt Facebook aber nö, ist ja nicht eindeutig oder so wahrscheinlich so. Aber redest du da von Fällen, die auch... Ich kein Beispiel mehr ein. Nee, aber. Ja gut. Aber vielleicht einfach so generell. Redest du da von Fällen, die eigentlich rechtlich immer noch, also klar rechtswidrig sind, aber von der Guideline der Plattform nicht erfasst werden? Oder halt sind die so formuliert, dass sie um beides rumkommen? Also dass sie sowohl... Also ich bin der Meinung, dass sie eigentlich nicht um beides rumkommen und eigentlich gesperrt werden müssen, aber wahrscheinlich kann man da unterschiedlicher Meinung sein. Oder man muss halt den Post vielleicht auch dreimal lesen, bevor man checkt. Ah, der meint damit das und das und das macht aber nicht der Typ, der bei Facebook dann meine Beschwerde, der liest das einmal und denkt, ja, nö. Da steht Mord nicht drin, also ist das das nicht. Ja, aber das sind dann auch wieder die interessanten Fälle, weil geht's jetzt darum, dass wir eigentlich dann doch nicht streng genug sind, was Hassrede angeht? Oder geht's, ne? Weil, ich verstehe mir das gerade vor, wenn halt ein, ich meine, ich kann ja auch auf einem Marktplatz oder hier auf einmal Dinge formulieren, wo mich, wenn mich jemand anzeigt, ich trotzdem drum rumkomme, wenn ich das halt schlau mache und darauf achte, genau, was ich sage. Das heißt, aber genau das wären ja eigentlich Fälle, wenn du sagst, der rechtliche Rahmen in Deutschland ist okay, dann wären das ja Fälle, die wir eigentlich nicht verbieten wollen, oder? Weil, naja, da ist also, halt die Frage, wie man den rechtlichen Rahmen, Recht ist ja nur auch Interpretationssache. Und bis zu einem gewissen Grad natürlich, dementsprechend, genau. Ja, okay. Schwierig. Das heißt, bei aber, Streitfällen muss man sie natürlich zur Anzeige bringen können und dann muss halt festgestellt werden können, ja, genau, ob's aber da bin ich auch ganz ehrlich, also das ist mir bisher nichts wert gewesen. Obwohl ich schon mal eine Online-Anzeige gestellt habe, aber das war egal, das ist ein anderes Thema. Ja, also ich glaube, der Effekt wird halt dadurch verhindert, dass es halt in diesem anonymen Rahmen bleibt sozusagen. Was wäre denn dann? Was wäre dann als Konsequenz? Naja, du musst halt jeden Account mit dem Perso verifizieren halt oder sonst was. Krass, ne? Aber es scheint mir halt, ich nicht. Also ich glaube in der Realität... Over the top, glaube ich. Das wäre auch mir persönlich dann zu krass. So. Ja, weil halt Datenschutz dann auch wieder mit reinkommt, ne? Ja, genau. Ich will auch nicht irgendwie das... Obwohl man muss ja schon bei vielen Sachen irgendwie mal sein Perso, muss die Nummern eingeben oder so, wenn man nachweisen will, dass man volljährig ist. Ja, zum Beispiel. So, ich glaube, wenn du einen größeren YouTube-Account hast, musst du das eh auch machen. Ja, also bei PlayStation Network, wenn man sich Spiele kaufen will. So, klassisches Beispiel. Aber, ja, ne. Ja, weil halt, also mir scheint, im Alltag ist halt dieser Effekt oder diese, dass Leute mit, also darauf achten, was sie sagen, mehr als im Internet, scheint mir daran zu liegen, dass halt, dass die Leute wissen, das kann rechtliche Konsequenzen haben. Und das funktioniert halt, weil Leute verfolgbar sind. Ne? Ja. Ich kann eine Anzeige erstatten und dann kann die Polizei losgehen und rausfinden, wer das ist. Ja. Und das scheint halt über die Verfolgung, die Verfolgbarkeit des Individuums zu funktionieren. Das heißt, wenn man das ins Internet einführen würde, hätte man dann wieder ähnliche Bedingungen. Problem, Datenschutz. Ja, genau. Aber du sagst, das wäre zu streng. Und es ist halt auch ein Problem, weil dann hast du wieder die andere Seite so, wenn man sich mit bestimmten Sachen im Internet äußert oder Klarnamen, dann machst du dich ja im Zweifelsfall, also ich tue es ja tatsächlich, bin da relativ straight, aber da kann man sich ja derbe angreifbar machen, wenn man sich jetzt irgendwie klar gegen Rechtsextreme positioniert. Wenn du Pech hast und du hast eine größere Reichweite, dann landest du auf irgendeiner Todesliste oder so, ne? Ja, Doxing, also, es wird bekannt, rausgefunden, wo du wohnst. Wenn du eine Website hast, brauchst du eine Impressum, dann musst du deine Adresse, also es ist ja, da hängt so viel mit zusammen und also es ist halt, deswegen ist dann manchmal auch sinnvoll, nicht mit Klarnamen zu agieren, sondern eben mit anderen Namen, damit man nicht irgendwie Ziel von irgendwelchen Leuten wird, ne? Ja. So. Wobei es ja, ich meine, wer ist, also da komme ich jetzt an die technischen, aber ich stelle mir vor, es wäre durchaus möglich, sowas wie eine Personenverifikation zu verlangen und dann trotzdem den Account unter einem Pseudonym zu führen. Also ja, was jetzt stimmt, was jetzt ein Impressum für eine Website angeht oder so, natürlich nicht, wenn die Rechtslage in Deutschland das anders verlangt. Aber so, keine Ahnung, auf Facebook oder sonst was könnte man wahrscheinlich schon sagen, naja, um einen Account zu eröffnen, musst du ein Perso hinterlegen, aber den Account kannst du dann immer noch unter einem Pseudonym führen oder so. Ja, Problem wäre dann immer noch, dass dein Perso bei Facebook liegt. Ja, natürlich. Und Hackerangriffe und so kann immer mal vorkommen. Ich glaube, der Zug ist aber eher... also ich meine, wenn du jetzt irgendwie einkaufst oder so, hast du ja auch Kreditkarteninformationen. Ja, aber deine Informationen können ja plötzlich öffentlich im Netz stehen, das meine ich. Ja. Bei einem Hackerangriff, das machen die ja dann gerne mal. Ja, was an sich ja dann vielleicht sogar ganz gut ist, wenn man es dann mitkriegt. Ja, genau. Besser als wenn sie es für sich behalten, damit irgendeinen Scheiß anstellen. Vielleicht. So, ja. Ja, das ist wahrscheinlich, aber das ist wahrscheinlich das ist halt wahrscheinlich die Abwägung, die man machen muss. Ein Datenschutz auf der einen Seite und halt Verfolgbarkeit von Hassrede. Wenn es nur darum geht, das durchzusetzen, scheint mir das der Trade-off zu sein. So, ne? Entweder je verfolgbarer du die Leute machst, desto eher kannst du rechtlichen Rahmen durchsetzen und du erkaufst es dir dann dadurch. Ah, aber gleichzeitig hat man halt wieder mehr irgendwie, ja, muss wieder mehr von seiner Privatsphäre preisgeben. Ja, zumindest dem Unternehmen. Ja, genau. Das könnte halt auch wieder ein Punkt sein, dass das Privatunternehmen sind. Würde sich für dich was ändern, wenn wir quasi ein, ein öffentliches soziales Netzwerk, ein staatliches soziales Netzwerk hätten? Also, was, also irgendeine Organisation, die kein Privatunternehmen ist. Alles seine Vor- und Nachteile. Ja, Nachteile ist der Stand der Digitalisierung in Deutschland. Ja, das sowieso. Aber Internet ist Neuland. Und so. Ja, aber das Problem ist halt, also ich meine, Privatunternehmen, die wollen halt Gewinn machen und nachher verkaufen die deine Daten oder so. Klar, dann haben sie in den Richtlinien stehen, dass sie es nicht dürfen und dann ändern die die irgendwann und dann kriegt man es mit und sagt, verkackt. So, und dann andererseits hast du irgendwie die staatliche Seite, das ist erstmal so lange okay, solange irgendwie demokratische Kräfte an der Macht sind, die damit wahrscheinlich vernünftig umgehen, aber sobald sich das mal ändert, was hoffentlich nicht passiert, aber was ja nun durchaus in anderen Ländern die Tendenz vielleicht dahin geht, dann könnte das auch wieder schwierig werden, weil die Informationen dann beim Staat liegen soll. Also ich will nicht den Teufel an die Wand malen, ja, aber ja, klar. Man muss sowas ja mal in, es gibt ja nun mal Länder auf der Welt, wo die Situation eine andere ist als hier und da will man dann vielleicht nicht, dass der Staat irgendwie auf die eigenen Meinungsäußerungen zugreifen kann, ne? Nicht so, weiß ich, Türkei oder so. Ja, also das sehe ich komplett. Ich meine irgendwie, ja, China, Social Credit System und so weiter, je mehr Informationen das hat. Ja. Aber ich meine, also ich hätte jetzt schon über Deutschland gesprochen. Also es geht ja, also wenn, dann wird ja auf staatlicher Ebene ein Netzwerk zu sagen oder vielleicht auf europäischer. Genau, aber ist halt die Frage. Das wird ja nie passieren. Auf europäischer Ebene. Ja gut, dann bleiben wir bei der deutschen Ebene, ist ja okay. Müssen ja erstmal alle sich einigen. Schön, rechtlicher Rahmen ist dann halt das Entscheidende. Ne? Okay, aber Deutschland, wir haben in Deutschland ein Grundgesetz, wir haben einen Rahmen, was sozusagen okay Meinungsäußerungen sind bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, da könnte man ja versuchen, ein Netzwerk auf die Beine zu stellen, wo man halt sagt, naja, das hier ist jetzt das offizielle, das hier ist das staatliche Organ, das ist kein privates Unternehmen, du musst dich mit einem Personalausweis ausweisen. Also an sich finde ich es, wenn man das irgendwie hinkriegt, das vielleicht im Sinne, ne, unbeliebte Meinung, aber des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu machen, dass das irgendwie unabhängig von der Regierung ist, aber gleichzeitig staatlich ist und dann fährt werbefrei, das wäre ein Vorteil. Ja, also die Regierung darf ja eh nicht, also die Regierung wechselt ja alle paar Jahre. Man könnte Kinderbereiche einrichten, keine Ahnung, so, irgendwie Safe Spaces gibt, dann wäre das vielleicht sinnvoll. Ja, ja, aber das muss halt der Staat wollen und bezahlen, ne? Das kostet halt tierisch Geld, die Server und so. Ja, das stimmt allerdings. Und du hast dann halt da, wenn wieder, du damit kein wenn Geld du keine machst, Werbung schaltest und es nicht verkaufst, dann hast du halt wieder laufende Kosten. Dann kostet es einfach nur, das ist einfach ein Service, den man anbietet. Da weiß ich auch nicht, ich weiß nicht, was das kosten würde. Ja, dafür bin ich zu wenig. Ja, nee, ich glaube, das wäre wiederum Staat, das wäre wiederum nicht okay, glaube ich, weil ich meine, die Idee hinter so einem Projekt wäre ja sozusagen einen digitalen Marktplatz zu erstellen, so, ne? Ja. Und da, ich meine, du kannst ja jetzt nicht, das wäre ja so, als würdest du für den öffentlichen Raum hier auf einmal Eintritt nehmen. Nee, ich meine nicht, dass es für die Benutzer was kostet, sondern, also kostet ja die Benutzer auch was, weil die zahlen die Steuern dafür dann. Ja, ja. Und das meine ich halt. Und ich weiß nicht, was das kosten würde. Also über wie viel Geld man da im Jahr redet für den Staat, den das Staat aufwiegen müsste, um sowas zu betreiben. Ich weiß nicht, was Facebook an Geld investiert, um Facebook aufrecht zu erhalten. Ja. Und das auch sollten es. Ja gut. Ja, gut, aber das ist ja, also es wäre wahrscheinlich weniger als Facebook kostet, in dem Sinne, dass es halt kleiner wäre. Es wäre Deutschland intern, es wäre nicht weltweit. Ja, klar. Es wäre aber vielleicht teurer in dem Sinne, dass es weniger effektiv wäre. Man kennt Bürokratisierung und sonst. Also es wäre quasi, die laufenden Kosten wären wahrscheinlich höher, schätze ich mal. So. Ja. Keine Ahnung, pro Artikel. Naja. Aber das, ja, also ich schätze, ja, ich weiß auch nicht ganz genau, was ich dazu sehe. Ich muss sagen, ich bin meistens so mit Hackerangriffen und Datenleaks und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich da schon eingelullt bin vom digitalen Zeitalter mittlerweile, aber das catcht mich emotional nicht mehr so stark irgendwie. Also da habe ich einfach emotional so eine starke Reaktion. Ist einfach nur, also ich sehe die Gefahr und mir ist klar, dass es passieren kann, aber es ist halt für mich so ein bisschen, ich würde da untergehen in der Masse, so gefühlt. Ja. Aber es ist halt, wenn 10.000 Versus geleakt werden, keine Ahnung, dann damit, keine Ahnung, irgendwie ist der Effekt für mich so stark, dass ich fände es tatsächlich, wahrscheinlich fände ich von der Tendenz her es wünschenswert, mehr Identifikation im Internet einzuführen. Ich weiß nicht, ob wenn es andere Lösungen gibt, als über einen Personalausweis, keine Ahnung, NFT-Technologie oder sonst was, dass es irgendwie individuell trackbar macht, wäre auch okay für mich, gerne. Aber ich schätze mal, also das würde ich, glaube ich, favorisieren. Idealerweise nicht auf privaten Plattformen, sondern auf vielleicht an der Stadionplattform, wenn das irgendwie durchführbar ist. Keine Ahnung, ob das durchführbar ist in Deutschland. Das wäre auf jeden Fall eigentlich mal was Spannendes, so. Ja. Aber ja. Aber du halte ich auch eher für Ich glaube nicht, dass das passiert. Ja, okay, die praktische durch ist dann, vielleicht ist es nur ein Luftschloss. Ja. Aber nur so. Aber du fändest das vielleicht auch in Ordnung oder würde dir Perso-Identifikation immer noch zu weit gehen? Also ich kann das auch verstehen. Also Datenschutz ist jetzt auch nicht kein leichtes Thema sozusagen. Also, oder hast du da keine. Ja, es ist oder ein klares Jein wieder. Genau. Da gibt es ja keinen. Am Ende muss das. Muss man dann ja für sich selbst entscheiden, ob man das möchte und dementsprechend. Ich überlege gerade, ob ich das da machen würde oder nicht, aber ich glaube tatsächlich, wenn das Netzwerk irgendwie Sinn ergeben würde und gut genug wäre und genug Leute da drauf sind und klar. Man irgendwie wieder connected wäre, auch wirklich vielleicht mit dem soziales Netzwerk eigentlich ja connected mit den Leuten, mit denen man connected sein will und nicht wie auf Facebook, dass du nur noch Werbung und irgendwie Zeitungsartikel angezeigt kriegst. Dann, glaube ich, würde ich das auch machen, wenn sich das halt lohnt. Also wenn es halt ein positiver Aspekt dann irgendwie am Ende für mich ist und nicht was noch ein soziales Netzwerk, was genauso läuft wie die anderen, dann brauche ich das auch nicht. Ja klar, ja, ich schätze mal, das ist immer der Trade-off. Ne? Ich meine, gibt dann auch die Perso-Informationen preis, wenn man sich ein Spiel kaufen möchte, was man gut findet. Es ist halt immer so ein Trade-off, so wie wichtig ist mir das, was angeboten wird, und irgendwann bin ich bereit, den Preis zu zahlen. Ja. Ja, gut. Ja, sauber. In dem Fall. Danke für das Gespräch. Gerne, gerne. Danke fürs Zuhören. Wenn du jetzt selbst Lust bekommen hast, klick dich auf unserer Website zum Session-Kalender durch und komm selbst vorbei. Wenn du das Projekt unterstützen möchtest, schau dir gerne mal unsere Patreon-Seite an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.